1. Der Prophet beabsichtigt, sich auf seinen Beobachtungsposten zu stellen und auf den Wall zu treten, zu sparen, damit erfahren kann, was der Herr im Mitteilen und wie auf sein Klage erwarten wird. 2. Daraufhin antwortet der Herr und sprach, schreib die Vision nieder und bring sie deutlich auf die Tafeln, damit sie leicht gelesen werden kann. 3. Denn die Vision bewegt sich noch auf a bestimmtes Ziel zu und ilt dem entgegen, one zu torschen, auch wenn sie sich versagt, soll man geduldig darauf warten, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. 4. Tatsächlich besitzt der überheblich kein aufrichtige Gesinnung, der gerecht hingen wird aufgrund seines Glaubens am Leben bleiben. 5. Wehe dem trulosen Mann, der unersattlich begehrt und niemals satt wird, der seinen Rechen wie die Unterwelt aufreist und in gdm todgleicht, in dem Velvolkeren sich zieht und el nationen m sich versammelt. 6. Wer denn nicht all dies Volker ein Spotlid, ein Stichelried und Ratzelsbrush über in Anstimmen und Sagen, wehe dem, der Fremdes gut anhofft, wie lange noch. Und sich mit gefandeter Hebe belastet. 7. Wer denn sich nicht plötzlich den Glaubiger erheben und den Peinager erwachen, so dass du down ihr Butt wirst. 8. Weil du viel Volker ausgeplundert ist, wer denn dich nun all übrigen Volker ausblunden, als Volge des vergossenen Menschenblatts und der Gewalttaten, die du auf der Erde begann genest. 9. Wehe dem, der nach unrechtmäßigem Gewinn für sein Haus strebt, im sein Nest in der Hof anzulegen und sich so aus der Gewalt des Unglücks zu retten. 10. Du ist in Torschung für dein Haus beschlossen, in dem du viel Volker vernichtet ist, warin du gleichzeitig gegen dein eigenes Leben gefrevelt hast. 11. Denn die Stein werden aus der One Schreien, und die Sparen aus dem Holzwerk werden ihnen darauf antworten. 12. Wehe dem, der Einstad durch Blutvergießen bort und ein Ortschaft durch Frevel grundet. 13. Kommt dies nicht vom Herrn der Heerscheren, das Volker für das Führer arbeiten und nationen sich verjeblich abmuhen? 14. Denn die Erde wird von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn erfüllt sein, so why die Wasser das Meer bedecken? 15. Wehe dem, der seinen nächsten aus dem Beschersein Zorn zu trinken gibt und sie sogar betrunken macht, ihr bloß zu sehen. 16. Du es dich mit schande gesättigt stat mit ere, trink nun auch du und tormeli. Der Becher in der rechten Hand des Herrn kommt nun zu dir, und tief schande wird dein Herrlichkeit bedecken. 17. Denn die Gewalttat am Libanon wird dich überwältigen und das Gemetzel unter den Tyren wird dir Schrecken einjagen, als Volge des vergossenen Menschenblatts und der Gewalttaten und der Oder, und der Stadt und all ihren Bewohnern. 18. Welchen Nutzen hat ein geschnitz Bild, das sein Bildner anfertigt, oder ein gegossenes Bild und ein falscher Warsager, wenn sein Skopfer darauf vertraut und stummig Gotter herstellt? 19. Wehe dem, der zum Holt sagt, erwasch. Und zum Stammenstein, reach ditch. Kann es denn Auskunft geben, obwohl es mit Gold und Silber überzogen ist und keinerlei Geist in seinem Inneren besitzt? 20. Doch der Herr ist in seinem heiligen Tempel, vor ihm soll die ganze Erde schweigen.